Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Oh, we are so full with supplements, it's incredible. Wir haben schon so viel ergänzt, das ist unglaublich. Soon the world will know that we are real Christians. Bald wird die Welt wissen, dass wir echte Christen sind. Now, we have to add something to this godliness, to this reverence for God. Nun müssen wir zu dieser Gottesfurcht, zu dieser Ehrfurcht vor Gott noch etwas hinzufügen. Yeah, the Passion says we add mercy. Die Passion sagt, wir fügen Barmherzigkeit hinzu. Mercy towards your brothers and sisters. Barmherzigkeit gegenüber deinen Brüdern und Schwestern. I don't like this too much, how the Passion put it there. Ich mag es nicht so sehr, wie die Passion es hier ausdrückt. And I will explain to you why. Und ich erkläre dir, warum. Because in the original Greek, it's a word that I think many of you are familiar with. Denn im griechischen Original handelt es sich um ein Wort, das viele von euch kennen. It's the word Philadelphia. Es ist das Wort Philadelphia. That comes from the word, it's related to the word phileo. Das mit dem Wort Phileo verwandt ist. Phileo is a kind of a friendly, brotherly love. Phileo ist eine Art freundschaftliche, brüderliche Liebe. Not only mercy. Nicht nur Barmherzigkeit. So it's very interesting that the Apostle Peter is telling us here in this sentence. Es ist sehr interessant, denn in diesem Satz hier sagt uns der Apostel Petrus, that we shall actually have both kind of loves, the agape and the filial love. Dass wir sogar beide Arten von Liebe haben sollten, die Agape und die Filioliebe. He says to this godliness you add mercy towards your brothers and sisters, and then to the mercy you add the unending love. Er sagt, zur Gottesfurcht fügst du Barmherzigkeit gegenüber deinen Brüdern und Schwestern hinzu und zur Barmherzigkeit gegenüber anderen fügst du unendliche Liebe hinzu. But here's what the Greek says. Im Griechischen heißt es folgendermaßen. First of all, you add this filial kind of love towards your godliness. Zuerst fügst du diese Filioliebe zu deiner Gottesfurcht hinzu. And then to that one you add the agape love. Und dann fügst du zu dieser die Agape-Liebe hinzu. I think this is fascinating, and I'll tell you why. Ich finde das faszinierend und ich sage dir auch warum. Because we Christians have been taught, and rightly so, denn wir Christen haben zu Recht gelernt, that we live by the agape love. Dass wir aus der Agape-Liebe leben. And yes, of course we do. Und das tun wir natürlich auch. That's a love that God has for us and that God has poured into our hearts. Das ist die Liebe, die Gott für uns hat und die Gott in unsere Herzen gegossen hat. But you know, I find it incredible that Peter says we should actually live by both loves. Trotzdem finde ich es erstaunlich, dass Petrus sagt, wir sollten eigentlich nach zwei Arten der Liebe leben. The agape love that we add is this unconditional love that is described in this 15 attribute. Die Agape-Liebe, die wir hinzufügen, ist diese bedingungslose Liebe, die mit den 15 Eigenschaften beschrieben wird. And I'm sure you all know that in 1 Corinthians 13. Ich bin sicher, ihr alle wisst, dass sie im 1. Korinther 13 beschrieben steht. This is a love that the world doesn't have. Dies ist die Liebe, die die Welt nicht hat. But Peter said we should also have this kind, friendly, brotherly love. Petrus aber sagt, dass wir auch diese gütige, freundliche, brüderliche Liebe haben sollen. We Christians should be known by unconditional love, but we Christians should also be known by our friendship with one another. Wir Christen sollten für unsere bedingungslose Liebe bekannt sein, aber auch für unsere Freundschaft zueinander. What would happen if we Christians would actually live like this? Was passiert, wenn wir Christen tatsächlich so leben? Unconditional love is very important. Bedingungslose Liebe ist sehr wichtig. But I think it's wonderful when Christians are also the closest friends. Ich finde es aber wundervoll, wenn Christen auch einfach ganz enge Freunde sind. They live by this incredibly friendly love. Sie leben nach dieser unglaublich freundschaftlichen Liebe. Now look. Sieh mal. In order to live by agape love, I don't have to like you. Um nach der Agape-Liebe zu leben, muss ich dich nicht mögen. It's a choice that I have to make. I have to love the way God loves. Es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich muss so lieben, wie Gott liebt. And I think that's what we Christians must live by. We don't really have an option. Ich denke, auf diese Art müssen wir Christen leben. Wir haben nicht wirklich eine Wahl. But isn't it wonderful when you have your Christian brothers and sisters? Aber ist es nicht wunderbar, deine christlichen Brüder und Schwestern zu haben? And it's not only that God's love flows towards them through you. Es ist nicht nur so, dass Gottes Liebe durch dich zu ihnen fließt. But it's also that you are really close friends with those. Sondern du bist auch wirklich eng befreundet mit ihnen. I think it's wonderful to walk in God's love. Ich denke, es ist wunderbar, in Gottes Liebe zu leben. But I tell you, it's also wonderful to have really good friends. Aber es ist auch wunderbar, wirklich gute Freunde zu haben. And unfortunately, many times the church is either one or the other. Leider ist die Gemeinde oft entweder das eine oder das andere. But Peter tells us that we have to add both of those things. Petrus sagt uns, wir müssen beides hinzufügen. So if I live by brotherly love, wenn ich also mit brüderlicher Liebe lebe, by this friendship love, mit dieser Freundschaftsliebe, it's a very beautiful thing. Dann ist das eine sehr schöne Sache. But what happens if there something goes wrong? Aber was passiert, wenn dann etwas schief geht? See, in the world, that's when the relationships break. In der Welt zerbrechen dann die Beziehungen. Here Peter tells us, it can't break because you're adding the agape love. Hier sagt uns Petrus, dass sie nicht zerbrechen können, weil du die Agape-Liebe hinzufügst. I've just had a meeting with our Brazilian Kids Care Team. Ich hatte gerade ein Treffen mit unserem brasilianischen Kids Care Team. And I tell you what, it's so beautiful to see because we live this. Es ist so schön zu sehen, weil wir das leben. We love each other with agape love, but we are also all really good friends. Wir lieben uns alle mit Agape-Liebe, aber wir sind auch alle wirklich gute Freunde. We love each other with the Philadelphia. We enjoy being together. It's fun. Wir lieben uns mit Philadelphia-Liebe. Wir genießen es, zusammen zu sein. Es macht Spaß. And this is what the world needs to see. Das muss die Welt sehen. But we have added this friendship love. We are all really close friends. Dass wir diese Freundschaftsliebe hinzugefügt haben. Wir sind alle wirklich enge Freunde. Isn't it sad? Ist es nicht traurig? Many Christians, they are together in the meeting on Sunday because they feel that's where they have to go. Dass viele Christen am Sonntag in einer Versammlung zusammen sind, weil sie glauben, dass sie dorthin gehen müssen. But then they can't wait to go their separate ways. Aber dann können sie es nicht erwarten, wieder getrennte Wege zu gehen. We should live in both loves among each other as Christians. Wir sollten als Christen in beiderlei Liebe zueinander leben. So Peter said we have to add that. It's something we do. Petrus sagt, wir müssen das hinzufügen. Es ist etwas, das wir tun. We choose to be friends with one another and we choose to love each other unconditionally. Wir entscheiden uns dafür, miteinander befreundet zu sein und einander bedingungslos zu lieben. If we would live like this and actually really add these things to our lives. Wenn wir so leben und diese Dinge wirklich in unser Leben einbauen. I'm telling you, a lot of people would want to be part of us just because of that. Ich sage dir, eine Menge Leute werden allein deswegen zu uns gehören wollen. We would be a great community of people. Wir wären eine großartige Gemeinschaft von Menschen. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen, Leute.